vor dem Auftritt. Aber ihr habt uns und auch mir dabei geholfen, dass wir jetzt nicht mehr nervös sind. Und das war jetzt das letzte Lied. Dankeschön. Tschüss!